find ich nur den Ort? Wo find ich nur die Welt? Die Welt, die unseren Traum am Leben hält. Vielleicht ein fernes Land zu einer anderen Zeit, die uns von all den Zwängen Wiens befreit. Ein sicheres Zelt für uns, wenn die Nacht uns umschlingt. Ein sicheres Zelt, wo wir der Welt nichts schuldig sind. Gibt es denn keinen Stern, zu dem ich einfach fliege? Ketten meines Stands gelöst, mit dir ein Leben lang. Zeig mir ein Königreich, wo Prinzen keine Sklaven sind, wo Liebe keine Grenzen kennt und wo ich leben kann. Jeder andere Mann. Ist denn dies nur ein dunkler Traum, voll Angst und Unruhe? Oder schlägt unser Schicksal bloß erbarmungslos zu? Ich lächle vor der ganzen Welt, obwohl es in mir schreit. Mein Leben hier als Prinz, für mich ist es nur Quälerei. Ich gäb es auf, wär ich nur frei. Wie jeder andere Mann, so dass ich leben kann. Wie